Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik aus dem Iran und dem iranischen Exil. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Persian Love ist das Motto dieser Soundcheck-Revue und das hat seinen Grund. Thank you. Das war eine der Inspirationsquellen der heutigen Soundcheck-Folge mit Musik aus dem Iran. Holger Tschukais Track Persian Love von seinem ersten Soloalbum nach Ausstieg aus der Band Can. Die LP Movies erschien im Jahr 1979. Persian Love wurde damals auch als Single ausgekoppelt. In diesem Jahr erschien eine neu abgemischte Version von Persian Love in einer limitierten Neuauflage als 12-Inch-Vinyl-Ausgabe in golden gefärbtem Vinyl. Die ist aber inzwischen schon nur noch sehr schwer, wenn überhaupt, zu bekommen. Zu hören war gerade deshalb die Version von der normalen Vinyl-LP. Ich kann mich nicht mehr erinnern, bei welcher Gelegenheit ich das Stück das erste Mal hörte, aber es ist sehr lange her. Trotzdem strahlt das Stück auf mich immer noch eine ganz paradiesische, unirdische Atmosphäre aus. Vor allem, wenn sich die Gesangslinien in ihrem Tremolo auf und ab gen Himmel bewegen und eine weibliche Stimme leise etwas sagt, das die meisten von uns nie verstehen werden. Aber vielleicht verstehen wir ja doch etwas davon. Die männliche und weibliche Stimme nahm Holger Tschuka live aus seinem Radiogerät auf. Es war auf die Frequenz von Radio Teheran eingestellt und auf wundersame Weise passten die Stimmen zu den Klängen seines Instrumentalstücks. Ein besonders gut informierter Musikfan hat tatsächlich den Sänger, der hier zu hören ist, identifiziert und auf seiner Website einen Teil des Geheimnisses gelüftet. Es handelt sich um einen der verehrtesten Sänger der iranischen Musik, um Iraj. Iraj wurde 1932 oder 1934 geboren, ersten Gesangsunterricht bekam er von seinem Vater im Alter von 7 Jahren. Mit 14 sang er das erste Mal im Staatsradio in Teheran. Zur Zeit, als Holger Tschuka seine Stimme im Radioäther aufhing, war er also Mitte, Ende 40. Iraj hat sowohl Lieder klassischer persischer Musik gesungen, als auch Popmusik. Oft lieh er dem immens populären Filmschauspieler Fardin seine Stimme in Filmhits aus der Zeit des Schah-Regimes. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt die nächste Musik. خارم رو زمین توی صحرا تو مثل بارون تندی داری سبزم میکنی هی هی هی اگه تمام رو زمین توی شب ها تو مثل ماه بزرگی که نگاهم میکنی hey, hey. شنزارای خالی اگه بارون نگیره نمیمونه خار تنها توی خشکی میمیره. چی بگم من تک و تنها وقتی تاریکی بیاد توی تاریک اگه مهتاب میره. اگه تنهام رو زمین توی شب ها تو مثل ماه بزرگی که نگاهم میکنی توی شنزارای خالی اگه بارون نگیره نمیمونه خار تنها توی خشکی میمیره. چی بگم من تک و تنها وقتی تاریکی میاد توی تاریکی میترسم اگه مهتاب میره. Kurosh Yarmoye, anno 1977, mit dem Lied K, zu Deutsch Dorn. Kurosh Yarmoye gilt als einer der ersten Rockmusiker im Iran. Seine Karriere begann in den 60er Jahren mit der Beatband The Raptures. Wen das Lied K genauso süchtig macht wie mich, der oder die, kann es auf YouTube mit dem Video von damals so oft er oder sie will nacherleben. Auf CD wieder veröffentlicht wurde der Song 1991 auf einer Kurosh Yarmoye Best-of-CD des kalifornischen Labels Caltex Records. In Los Angeles leben bekanntlich besonders viele Exil-Iranerinnen und Iraner. Das Caltex-Label veröffentlichte 1990 auch eine ganze Reihe von CDs mit historischen Aufnahmen einer Sängerin, die nicht nur im Iran, sondern auch anderswo im Nahen Osten und Zentralasien ein absoluter Superstar ist, Gugush. پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد، یه صدای آشنا از تو کوچه ها میاد، یه صدای پا میاد، یه صدای پا میاد. نفسم راهشو گم کرده تو سینه، چشم من یه سایه رو دیوار میبینه، صدای تیک تیک قلبم نمیذاره صدای پاهاش توی گوشم بشینه. اونجا کیه؟ کیه پشت دیوار؟ کیه سایه‌شو من میبینم، شاید خواب میبینم برگشته پیش من امید آخرینم. اگه اون که گم شده یه روزی پیدا بشه، قفل زندون دلم با کلیدش پا بشه، همه خوبی دارو همراش میگره، دست خوبشو تو دستم میذاره. اگه اون که گم شده یه روزی پیدا بشه، قفل زندون دلم با کلیدش پا بشه، همه خوبی دارو همراش میگره، دست خوبشو تو دستم میذاره. پشت دیوار دلم یه صدای پا میاد، یه صدای آشنا تو کوچه ها میاد، یه صدای پا میاد، یه صدای پا میاد. نفسم راهشو گم کرده تو سینه، چشم من یه سایه رو دیوار میبینه، صدای تک تک قلبم نمیذاره صدای پاهاش توی گوشم بشینه. اونجا کیه؟ کیه پشت دیوار؟ کیه سایه‌شو من میبینم، شاید خواب میبینم برگشت پیش من امید آخرینم. اگه اون که گم شده یه روزی پیدا بشه، قفل زندون دلم با کلیدش رو بشه، همه خوبی یارو هم روش میگره، دست خوبشو تو دستم میذاره. اگه اون که گم شده یه روزی پیدا بشه، قفل زندون دلم با کلیدش رو بشه، همه خوبی یارو هم روش میگره، دست خوبشو تو دستم میذاره. جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه، پیش خسته میشه با لبای بست فریاد میکنه داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه آخون جای بارون میچکه Das waren zwei Aufnahmen der iranischen Sängerin Gugush aus den 70er Jahren. Los ging's mit einem wahren Rare Groove. Der Einleitungsgroove löst bei mir Assoziationen an Fela Kutis Afro-Funk aus. Der Song selber hat ansonsten fast ein lateinamerikanisches Flair und all das wird garniert von einer guten Dosis Echo, fast schon Dub-mäßig. Kie Kie heißt der Song zu Deutsch etwa Wer ist da? Auch der Song danach war von der Sängerin Gugush. Die wunderbar kammermusikalisch inszenierte Ballade heißt Jomé. Jomé ist das Farsi-Wort für einen Tag der Woche, für den Freitag. Gugush wurde 1950 geboren. Sie war ab dem Alter von 9 Jahren als Schauspielerin in Spielfilmen zu sehen. Seit sie 16 Jahre alt ist, hatte sie noch mehr Erfolg als Sängerin. Nach dem Sturz des Schah-Regimes 1979 blieb Gugush im Iran bis ins Jahr 2000, obwohl sie aufgrund des Verbotes für Frauen öffentlich zu singen nicht mehr auftreten konnte. Schließlich emigrierte sie doch, inzwischen lebt sie in Kalifornien. Gugush gibt weiterhin Konzerte. Im Jahr 2009 und in diesem Jahr trat sie zum Beispiel in Australien, Kanada, Dubai, Malaysia und natürlich in den USA auf. Im Juli 2009 solidarisierte sie sich öffentlich bei einer Veranstaltung vor der UNO mit der iranischen Protestbewegung vom Sommer 2009. Diverse Stile von Pop und Rock, die in bewusster Opposition zu den Regeln und Verboten der iranischen Staatsführung steht, wurde im Iran schon lange gehört und gemacht. Aber erst in den letzten Jahren kamen Tondokumente von iranischen Underground-Acts in unseren Breiten an. Vermutlich das erste Mal sorgte dafür das französische Label Tiananmen. Das Label ist darauf spezialisiert, seltene Popmusik aus Regionen wie Hongkong, dem Kosovo oder eben aus dem Iran zu importieren. 2004 erschien bei dem Label in kleiner Auflage eine Vinylsammlung mit Aufnahmen zeitgenössischer Acts, die fast wie Kassiber oder auf Kassetten oder als MP3s außer Landes gebracht wurden. 1382 The Persian New Waves heißt die Kompilation, davon jetzt gleich 2 Aufnahmen. Zuerst ein Live-Mitschnitt der Band Mood, oder vielleicht wird sie auch wie das englische Wort Mud ausgesprochen, um den Sänger, Gitarristen und Songschreiber Abdi Behrawanwar. Gegründet wurde die Band im Jahr 2000. 2 eigene Songsammlungen hat die Band Mood vorgelegt. Diese Live-Aufnahme klingt allerdings viel rauer als ihre Studioproduktion. In dem Lied geht es um einen Mann, der mal eben das Haus verlässt, um sich Zigaretten zu holen. Schließlich geht er auch ins Kebabhaus und der Mann hinter der Theke fragt ihn: Was ist mit dir? Was ist mit deinem Kind, deiner Frau, deiner Mutter und was ist mit deiner Schwester? In einer der Strophen singt Abdi Behrawanwar die Zeilen: Ich bin rausgegangen, um zu sterben. Wie ein Toter auf dem Friedhof, es kann geschrien werden, Leute, ich bin so leer. گوشه مرده بود تو بیمارستان گوشه یه خوز خورده تو یه قبرستان میشه داد زد آهای مردم کلن به هیچم aus dem Iran und im iranischen Exil geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Tracks, die im Jahr 2004 von einem französischen Label veröffentlicht wurden, auf der Sammel-LP 1382 The Persian New Waves. Die Aufnahmen entstanden alle ohne Ausnahme im Iran und gelangten irgendwie, sei es als Kassette oder als MP3, außer Landes. Zuerst gab es einen Song der Band Mood und danach ein Song von Ehsan Imani, der vermutlich zu Hause mit Computer im Heimstudio daran gearbeitet hat. Divane, zu Deutsch verrückt heißt der Song. Ehsan Imani singt hier unter anderem davon, in den Spiegel zu sehen. Und was ihm da aus dem Spiegel ansieht, ist eine leuchtende Vergangenheit und eine glänzende Zukunft. Später heißt es, ich habe die verbotenen Bücher zerrissen, mich von Leuten getrennt. Ich hasse es zu arbeiten, ich hasse das Lernen. Ich bin ein wilder Anarchist. Und im Refrain heißt es, alle meine Lieder sind einmalig. Der gedroschene Song mit der ironischen Note erschien ebenfalls 2004 auf der Vinyl-LP von Tiananmen Records mit iranischer Underground-Musik. Die nächste Band wurde im Jahr 2002 gegründet, nach einigen Auftritten im privaten Rahmen und einigen Gigs an der Universität von Teheran hatte die Band 2008 die Gelegenheit, ein erstes Mal in Deutschland aufzutreten, beim Morgenland-Festival in Osnabrück anno 2008. Dash heißt die Band und wer mag, kann eine stimmungsvolle Dokumentation zu den Erlebnissen von Dash in Osnabrück auf YouTube anschauen. Hier ist eine der spannendsten Nummern von Dash. Der Song heißt Das Haar, zu Deutsch Hände. شاید خیلی وقت است شاید خیلی وقت است که گذشته ایم Yeah. هایم را ببین، ببین چگونه که لرزند دست هایم را ببین، چگونه در آغوش میگیرند گرمت را. چیزی بگو ناله ای شاید، بگو که این دست ها روزی آن تو بود. من خالی شدم از ترس بزش Joy. Rockmusik aus dem Iran von zwei verschiedenen Bands. Los ging's mit Dash. Ihr Song heißt Dasta, übersetzt Hände. Er erschien 2007 auf dem bisher einzigen Album von Dash, Sea heißt es. Danach war die Band Mira zu hören mit einer Nummer, die den Titel Nonsense trägt. Das meines Wissens bisher einzige Album von Mira gibt es zum Beispiel bei dem Portal CD Baby. Das heißt wie die Band Mira und erschien 2006. Der nächste Musiker lebt nicht mehr in Iran. Mohsen Namju lebt seit einigen Jahren in Wien. Mohsen Namju hat letztes Jahr Solidaritätskonzerte für die Protestbewegung im Iran gegeben und direkt das erste Lied seines neuen Albums, das Lied Hamash, widmet sich der blutigen Niederschlagung dieses Protestes. و دلش گرفت باره روزی شدم به صداقه وای وای وای وای کجاره وای وای وای وای کجاره وای وای وای وای کجاره وای وای وای وای کجاره وای وای وای وای کجاره همش دلم میگیره همش تنم اسیره جر زدم خوب نشو بل بل زدم جون نشو همش دلم میگیره همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشو بل بل زدم جون نشو بل زدم جونش رو همه دلم میگیره down. We always win the fight, bang, bang. Mohsen Namju mit einem Lied über das Niedermachen friedlicher Demonstranten letztes Jahr im Sommer in Iran. Das Lied wird in Altpersisch gesungen und gegen Ende zitiert Mohsen Namju einen Hit von Cher aus den 70er Jahren, Bang Bang, they shot us down, bang bang, we hit the ground, bang bang, that awful sound, bang bang. Das neue Album von Mohsen Namju heißt Oi, es erschien Ende letzten Jahres und ist zum Beispiel als Download bei Amazon erhältlich. Mohsen Namju lebt seit einigen Jahren in Wien. Im norwegischen Oslo lebt der Sandtor-Virtuose und Komponist Javed Afsari Rath. 2006 führte das Osloer Rundfunksinfonieorchester einige seiner Kompositionen auf, mit ihm selber natürlich als Solisten auf dem persischen Hackbrett Sandtor. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr wird gleich sein Stück Dastaf Shand aus dem Konzert in Oslo zu hören sein. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit Musik aus dem Iran und dem iranischen Exil gehen damit dann langsam zu Ende. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Javed Afsari Rath dafür bedanken, dass er die Aufnahme für diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk zur Verfügung gestellt hat. Ebenso herzlich bedanke ich mich bei Behnam Afari. Er hat mir nicht nur unendlich viele CDs mit iranischer Musik für die Recherchen zu dieser Sendung zur Verfügung gestellt, er hat mir viele wertvolle Hintergrundinformationen gegeben und ohne ihn hätte ich Ihnen nie erzählen können, worum es in einigen der Lieder heute Abend geht. Vielen Dank, Bernhard. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die heute Nacht bei dieser Soundcheck-Folge dabei waren. Mein Name ist Michael Frank und zum Schluss nun Musik von Javed Afsari Rath.